1. Albewohner der Oder sind dazu aufgerufen, Gott mit lauter Freude zu jubeln und sein Groß zu bekunden. 2. Besingt die Herrlichkeit seines Namens und sorgt dafür, dass sein Lobpreis einen würdigen und glanzvollen Ausdruck findet. 3. Sagt zu Gott, wie beeindruckend und erfurchtgebiert sein Taten sind, die sein Feinde sich angesichts seiner Gewaltigen Macht unterwerfen müssen. 4. Die gesamte Welt soll sich vor dir bugen und Lieder zu ehren deines Namens singen, deine Autorität anzuerkennen. 5. Kommt herbei und betrachtet die Werk Gottes, dessen Handeln gegenüber der Menschheit von einer tiefen und ehrfurchtgebietenden Kraft gepraktist. 6. Verwandelt das Meer in Trockens Land, so dass das Volk den Fluss zu Fass überqueren konnte, worüber wir uns voller Freude freuten. 7. Durch sein Uige Stork UBT Herrschaft AUS und beobachtet die Volker Genor, damit sich die Aufmapfigen nicht gegen in erheben konnen. 8. Volker, preist unseren Gott und sorgt dafür, dass die Verkündigung seines Ruhms weit in hörbar ist. 9. Ist es, der uns das Leben bewahrt hat und verhinderte, dass unser Fass auf dem Weg eines Wanken gerieten. 10. Du hast uns, O Gott, auf die Probe gestellt und uns gelotet, vergleichbar mit dem Prozess, bei dem Silber durch für Gerinit Word. 11. Du hast zugelassen, das wir in Gefangenschaft gerieten, und ist uns schwer lasten auferlegt, die uns körperlich und seelisch bedrückten. 12. Obwohl du zugelassenest, das Menschen uns unterdrückten und wir durch extrem Gefahren gehen mussten, hast du uns schließlich in die Freiheit geführt. 13. Ich wir deinen Tempel mit Brandopfen betreten, die Versprechen zu erfüllen, die ich dir in Zeiten der notgegeben habe. 14. Es handelt sich jen gelobt, die ich mit meinen Lippen ausgesprochen und mit meinem Mund formuliert habe, als ich mich in einer bedrängten Lage befand. 15. Ich wir dir wertvoll Brandopfer darbringen, wobei der Duft von Widen, Rinden und Bocken als Zeichen meiner Hingabe aufsteigen soll. 16. Al, die erfurcht vor Gott hat, kommt herbei und hort zu, warend ich bericht, Welsh Wohltaten und mir Volbracht hat. 17. Ich rief mit lauter Stimme zu im Hilf, warend mein Zund bereits darauf vorbereitet war, seinen Namen zu preisen. 18. Falls ich in meinem Inneren unredlich Absichten verfolgt hat, wer der Herr meine Bitte gegenüber verschlossen geblieben. 19. Tatsächlich hat Gott jedoch auf mich gehört und meine Bitte so in meinem intensiven Flehen sein voll Aufmerksamkeit geschenkt. 20. Gelobt ist I Gott, der mein Gebet nicht zurückgewiesen und mir sein Nade so sein Beständigkeit zu keinem Zeitpunkt entzogen hat.